南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛， 南无本师释迦牟尼佛。 So, wir erklären morgens Praxis, und abends Theorie, und wir versuchen das so vereinigen. Eine Theorie muss Praxis dienen und Praxis soll durch Verständnis von Theorie dann völlig verwirklicht werden. Das ist auch, was diese Jieshen Mijing Sutra für Lösung der Knoten, das wir abends studieren werden, auch lehrt, durch rechte Einsicht, durch rechte Motivation, dann wären die Früchte der Praxis, werden wir ernten, die Früchte der Praxis. Eigentlich die Praxis soll an Weisheit gegründet sein und die Weisheit dann bringt die Praxis zu Erfolg. Das heißt, Praxis soll sich auf Weisheit berühren. Wir studieren jetzt beschäftigen uns mit dem Weg von Bodhisattva. Dieser Weg ist darauf basiert, auf transzendentale Weisheit. Deswegen, wir haben Herzsutra rezitiert, was zusammenfasst diese Weisheit. Eigentlich, was wir erleben, ist die Einheit. Was wir erleben, ist nicht Dualität, nur indem wir keine Weisheit haben, wir es nicht so sehen. Wir sehen Subjekt und Objekt getrennt. Aber Subjekt und Objekt ist ein Prozess. Es kann kein Subjekt sein ohne Objekt. Es kann kein Objekt sein ohne Subjekt. Es gibt kein Leben ohne Körper und Geist zusammen. Und Körper und Geist ist sozusagen ein Organ, nicht zwei Organe. Und jetzt, wir benutzen, um diese Einheit zu verwirklichen, wir benutzen die Meditation über Atmen. Diese Meditation über Atmen heißt Anapanasati. Sati heißt Achtsamkeit. Anapana heißt Einatmen und Ausatmen. Indem wir bewusst Einatmen und Ausatmen erleben, wir können diese Einheit von Körper und Geist erleben. Warum? Weil wir atmen, indem wir haben Geist und Körper zusammen. Wenn Geist und Körper getrennt sind, dann atmen wir einfach nicht. Ist das nicht so? Sehen wir das klar? Wenn wir sterben, wie weiß der Arzt oder dass wir noch da sind? Solange wir atmen, er nicht nimmt einen Spiegel vor der Nase und vor dem Mund und wenn wir nicht mehr atmen, dann entweder Amen oder Amitabha oder was immer, ruft er den Priester und das ist dann seine Arbeit. Aber wenn Sie richtig die Meditation über Atmen üben, dann lernen Sie eigentlich nicht zu atmen. Wenn man in Samadhi von Einatmen, Achtsamkeit von Einatmen, ein Ausatmen gelangt hat, dann allmählich atmet man nicht mehr. Aber atmet man nicht mehr durch die Nase oder durch den Mund. Die Körper trotzdem lebt durch Atmen. Und diese feinere Atmen heißt Prana. Diese Atmen hört nicht auf und das hört nicht auf, auch wenn wir nicht durch Nase, durch Mund atmen. Der Körper trotzdem atmet die feinere Atmen, pranische Atmen. Und diese pranische Atmen braucht kein Mund, braucht keine Nase. Es geschieht auch auf zellulare Ebene. Das Leben ist eben, wir haben darüber morgens gesprochen, ist die Fähigkeit von Bewegung. Indem die Sachen sich öffnen und wieder schrumpfen, sie leben. Und das, diese Kraft, dass das möglich macht, heißt Prana. Und diese Prana oder Bioenergie ist auch das, was unsere Körper und unseren Geist verbindet. Jetzt diese Anapana-Meditation hat viele verschiedene Versionen, viele, viele Kulturen beschäftigen sich mit Atmenmeditation. Warum? Atmen hat mit Seele zu tun. Auf Griechisch Seele hat Pneuma. Und Pneuma ist das Leben. Wir leben, indem wir Seele haben. Wenn die Seele weggeht, dann leben wir eben nicht mehr. Das Leben ist Seele. Und diese Seele wurde normalerweise atmen. Es ist auch kein Zufall. Das Atmen ist mit dem Sanskrit-Wort Atman verbunden. Und Atman bedeutet Ich. Wahre Ich. Wahre Ich ist etwas, was sich nicht ändert. Nach der indischen Philosophie, indem wir diese wahre Ich haben, besitzen wir das Geheimnis des Lebens. Jetzt, wie wir wissen, buddhistische Philosophie redet von Anfang an bis Ende von Nicht-Atman. Nicht-Atman heißt, dass nichts in unserer Erfahrung hat eigene Essenz, eigene Substanz. Alles ist verbunden. Atmen existiert nicht ohne Körper und Geist. Wenn Körper und Geist zusammen sind, gibt es Atmen. Und Körper und zusammen sind, weil was? Weil wir haben eben Prana. Und Prana da ist, warum? Weil wir Wille-Formationen haben oder gehabt haben in früheren Leben, deswegen sind wir zu diesem Leben gekommen. Und wenn wir jetzt wieder Leben-Formationen haben, wenn wir an Körper und Geist anhaften, dann werden wir uns wieder von einem Körper zu dem anderen Körper bewegen. Also so ist das Leben mit Geheimnis von Einatmen und Ausatmen verbunden. Diese Prana ist das, was uns bewegt. Bewegt unseren Körper und bewegt unseren Geist. Der Geist kann sich nicht bewegen ohne Windelement, ohne Prana. Körper ist verglichen mit dem Pferd und Prana ist wie der Reiter. Und Prana ist, oder Atmen ist sehr eng mit dem Geist verbunden und auch mit dem Körper. Je nachdem, wie wir den Geist und den Körper benutzen, erleben wir Atmen. Wenn wir Berg herab gehen, oder wenn wir rennen, was passiert? Die Nase nicht genug, wir atmen mit durch Mund, nicht wahr? Atmen wir grob, wenn wir uns ausruhen, so wie wir in Qigong machen, wenn wir keine rasche Bewegungen machen und wenn wir entspannt sind, atmen wir anderes. Wenn wir streben mit dem Körper, atmen wir anderes. Genauso mit dem Geist. Wenn der Geist entspannt ist, atmen wir anderes. Wenn der Geist nicht entspannt ist, wenn wir Ärger haben oder wenn wir zu viel Anhaftung haben, atmen wir anderes. Haben wir das erlebt oder nicht? Also, wie wir atmen, ob wir davon bewusst sind oder nicht, bringt zum Ausdruck, wie wir den Körper und den Geist benutzen. Deswegen, wenn wir die Meditation über Atmen üben, Atmen ist für uns wie ein Polizei. Wenn wir zu viel Kraft benutzen, Atmen ändert sich und wir wissen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Mit Kraft, wenn wir zu viel Kraft benutzen, etwas ist nicht in Ordnung. Wenn wir entspannt sind, fühlen wir uns anderes. Wir lernen Meditation, damit wir die Gewohnheit entwickeln, dass wir konzentriert und entspannt bleiben. Und dafür, was ist der Unterschied zwischen einem Yogi und Nicht-Yogi? Ein Yogi lebt entspannt. Ohne, er benutzt Weisheit, nicht Kraft, um sein Geist und Körper zu bewegen. Ein Nicht-Yogi will es unbedingt mit Kraft und mit Anstrengung erreichen. Aber den Körper und Geist müssen wir benutzen. Ohne das können wir nicht leben. Leben ist Benutzung von Geist und Körper. Aber der Meditierende lernt den Geist und den Körper noch nicht durch Kraft zu benutzen, sondern durch Weisheit. Nach der chinesischen Medizin, jetzt lernen wir ein bisschen Qigong, dass es sehr eng mit chinesischer Medizin verbunden ist. Genauso nach der indischen Medizin, nach Ayurveda. Alle unsere Probleme, mentale und körperliche, kommen von Mangel an Weisheit gegenüber Körper und Geist. Und dieser Mangel an Weisheit kommt zum Ausdruck, wie wir sprechen, wie wir uns bewegen. Das nach der indischen Philosophie. Wir bewegen uns und wir reden auch durch Windelement. Windelement macht, ist verantwortlich dafür, dass wir uns bewegen, im Geist und auch im Körper. Und Geist und Körper ist eine Einheit, nicht zu trennen. Nach der indischen Philosophie, unsere Erfahrung in der Welt ist so wie ein Krippel und wer? Und ein blinder Mann. Ein blinder Mann sieht gar nichts. Unser Körper, der Auge, sieht überhaupt nichts ohne Geist. Und der Geist kann sich nicht bewegen ohne Körper. Besonders ohne welche Körper? Subtile Körper, pranische Körper. Also, unsere Erfahrung ist, der Krippel sitzt auf den Schultern von dem Blinden und sagt ihm, geh nach vorne, steh auf, meditiere, iss mal, du hast Hunger und so weiter und so weiter. Sie reden zusammen, sie arbeiten zusammen und so wir funktionieren. So, nach der buddhistischen Philosophie, dass ich jetzt rede und dass ich meinen Körper bewege, ist auch wegen Atmen, wegen Geist geschaffene Atmen. Geist kann nicht funktionieren, ohne dass er ein Windelement schafft. Unsere Atmen ist auch sozusagen geistgeschaffene Materialität. Unsere Sprache, unsere Bewegung auch genauso. Und so funktionieren wir. So, das ist die Wichtigkeit von Meditation, von über Atmen. Man wird davon bewusst. Nach der Philosophie von Yoga, die Länge von unserem Leben ist gezählt durch die Atemzüge. Jeder hat eine bestimmte Zahl von Atemzügen. Jetzt der Unterschied zwischen einem Yogi und einem Nicht-Yogi ist, dass der Yogi soll auch den letzten Atemzug mit Bewusstsein erleben. Bewusst erleben. Und das kann man am besten machen, indem er über Atmen meditiert. Und Atmenmeditation hat viele, viele Sorten. Was wir hier lernen werden, ist Atmenmeditation, wie es geübt wird in der Yogacara-Tradition. Und die Yogacara-Tradition ist eng mit Yoga verbunden und auch natürlich auch mit der tantrischen Tradition. Und Tantra und Yoga ist ein Gebiet, das sozusagen ist sehr, sehr eng ein mit dem anderen verbunden. Es gibt kein Yoga, wahre Yoga, ohne Verständnis von den feineren Energien. Es gibt auch keine wahre Tantra ohne dieses Verständnis. So, die meisten von uns, ich habe jahrelang früher diese Atmenmeditation, das auf Theravada basiert ist, geübt und auch gelehrt. Der Unterschied ist zwischen dieser Auffassung und was wir jetzt lernen werden, ist, dass in der Theravada-Meditation, wie es in Visuddhimagga, was eigentlich das Hauptwerk über diese Tradition ist, meditative Tradition ist, man konzentriert sich auf eine Stelle, wo man die Einatmen und Ausatmen erfährt. Und diese Stelle soll normalerweise ist unter der Nase, weil da es am leichtesten zu erleben ist. Und man atmet ein und atmet aus, indem man sich an der Stelle konzentriert, wo man diese Berührung von Atmen und Körper erfährt. Diese Stelle heißt Anapana Nimitta. Nimitta heißt Zeichen. Und Nimitta hat auch viele, viele verschiedene Bedeutungen in Yoga und im Buddhismus. Hauptbedeutung ist Zeichen. Aber indem alle Erscheinungen, die wir erleben, erscheinen, indem der Geist hat ein Zeichen von dem Objekt, ohne Zeichen von dem Objekt, wir erleben nichts, was sich fassen kann. Ist das nicht wahr? Sehen das klar? Diese Erleben von Zeichen von dem Objekt heißt Perzeption. Sanya. Indem wir etwas wahrnehmen, wir haben ein Gefühl. Und wenn wir ein Gefühl haben, wir empfangen das Objekt. Wenn wir kein Gefühl haben, wir empfangen nicht das Objekt. Ist das nicht wahr? Sehen wir das klar? Ohne Gefühl erfangen wir nichts. Gefühl heißt in Buddhismus Empfang von dem Objekt. Ob es eigener Körper ist oder ob es die Wand ist oder der Raum ist oder ein Mensch ist. Und dadurch fängt an Geistesprozess. Wir haben Perzeption, wir haben ein Zeichen von dem Objekt, wir empfangen das Objekt und erscheint Denken. Denkenprozess. Achtsamkeit ist die Kraft, die es ermöglicht, diesen Prozess bewusst zu erleben. Mit Klarheit. Wenn wir es mit Klarheit erleben, dann der Geist kann sich stabilisieren. Wenn wir es nicht mit Klarheit erleben, der Geist hat Perzeption, Gefühl von einer Sache und denkt an andere Sache. Und dadurch entstehen alle Probleme. Von Unstabilität des Geistes. Nach der Philosophie der Yoga, alle Probleme entstehen durch Unstabilität des Geistes. Chittavritti. Yoga ist definiert eigentlich als Aufhören von Nichtstabilität des Geistes. Und indem wir auf Atmen meditieren, wir wollen das erreichen durch klare Erfahrung von dem Atmen. Der Geist stabilisiert sich auf dem Atmen. Und diese Meditation ist besonders hoch gepriesen, weil wir brauchen kein Objekt draußen zu suchen. Dieser Atmen ist immer mit uns. Ob wir es bewusst erleben oder nicht bewusst erleben, der Atmen verlässt uns nicht. Praktisch alle anderen Meditationsobjekte verlassen uns. Wir müssen etwas visualisieren, auf etwas aufmerksam lenken, damit wir Stabilität des Geistes üben. Draußen ein Zeichen nehmen, aber hier nehmen wir ein Zeichen eigentlich innen. Der Körper geschieht innerhalb des Körpers. Der Atmen bringt das Leben in den Körper. Und indem in dem Körper Leben ist, wir haben Geist und Körper zusammen. Und indem wir Geist und Körper zusammen haben, sind wir lebendig gewesen. Und indem wir es bewusst erleben, öffnen wir das Fenster der Weisheit. Weisheit ist nichts anderes als klares Bewusstsein. Klares Bewusstsein heißt das Durchdringen von Natur, von unserer Erfahrung. In Buddhismus, Natur von unserer Erfahrung ist Selbstlosigkeit. Und Selbstlosigkeit heißt, in dem Weg von Bodhisattva, heißt Leerheit. Und Leerheit in der chinesischen Philosophie ist genau das Gegenteil von dem, was wir von Leerheit verstehen. Leerheit ist die Fülle in der Leerheit. Eben Leerheit ist Leerheit, weil da nichts fehlt. Es ist komplett nicht dualistisch. Und es ergänzt sich von sich selbst. Man braucht nichts von draußen, um es zu ergänzen. Und das alles, wir bemühen uns, um das alles mittels Atmen zu verwirklichen. So, in allen buddhistischen Traditionen und nicht nur in buddhistischen Traditionen, auch in Yoga, Atmen ist, Meditation über Atmen ist eigentlich der direkte Weg zur Erlösung. Warum? Weil diese Atmen, Prana, gehört niemandem, genauso wie der Geist. Indem wir uns mit dieser Fähigkeit von Bioenergie und Geist identifizieren, was geschieht? Spannung. Unfähigkeit, sich entspannen, ist die Unfähigkeit, Weisheit anzuwenden, um unsere Erfahrung von Körper und Geist mit Wissensklarheit zu üben. Und Wissensklarheit im Buddhismus ist ein Synonym für Weisheit. Wenn wir keine Wissensklarheit haben, wir haben keine Weisheit. Wenn wir Wissensklarheit haben, brauchen wir nicht so viele Informationen. Wir haben Weisheit. Jetzt meistern wir verstehen, Weisheit ist, dass wir viele Sachen wissen, aber nicht in der chinesischen Philosophie. Weisheit ist eben diese Fähigkeit, mit Entspannung und Klarheit unsere Erfahrung von Körper und Geist zu erleben. Das ist Weisheit. Nur diese Weisheit kann uns von Leiden befreien. Und der Mittel, um diese Weisheit zu erwerben, ist dann Meditation über Atmen. Und in der Tradition, dass wir jetzt lernen, das eigentlich mit Yoga verbunden ist, wir fangen an, jetzt indem wir Anfänger sind, wir fangen an, wo immer wir imstande sind, die Atemzüge einatmen, ausatmen, klar zu erleben. Da fangen wir an. Aber allmählich, wir lernen diese Bewusstsein von Einatmen und Ausatmen, Züge im ganzen Körper zu erleben. Also in dieser Tradition, wir haben zwei Sorten von Atmen, grobe Atmen und feinere Atmen. Grobe Atmen ist Atmen, das wir durch ist das dieser Windelement, das durch Nase oder durch Mund in den Körper hineingeht und von dem Körper wieder rausgeht. Das sind die Einatmen, Ausatmen. Einatmen fängt an in den Nasenlöchern, Mitte ist von dem Atemzug ist in Brust, Ende ist dann in Tantien. Heute haben wir von Tantien gesprochen. Dann wieder von Tantien, von dem Bauch zu Mitte und von Mitte wieder zu Ende. Dann Anfang und Ende ist an Nasenlochen. Und wo immer an den Nasenlochen wir fühlen die Berührung von Einatmen und Ausatmen, dort konzentriert sich der Geist und bleibt da. Das ist die Theravada-Methode. Wenn er die Fähigkeit entwickelt, da zu bleiben, dann was passiert? Was ist die Meditation über Atmen? In allen buddhistischen Traditionen, auch in Yoga, die Meditation über Atmen ist Prozess der Verfeinerung des Atmens. Und Atmen wird durch Konzentration und Weisheit verfeinert. Deswegen wir haben auch zwei Sorten von Meditation, Shamatha und Vipassana. Beide verfeinern den Atmen. Wenn wir in Shamatha und Vipassana erfolgreich sind, dann sollten wir ohne Probleme in dem Zustand sozusagen von feineren Atmen bleiben. Auch sogar, wenn wir Druck in dem Körper erleben, wenn wir Leiden erleben. Also, wenn wir mit Konzentration und Geistesklarheit beim Atmen bleiben, einatmen und ausatmen bleiben, wird sich der Atmen verfeinern. Wenn die Atemzüge sich verfeinert, gleichzeitig verfeinert sich auch das Gefühl von dem Körper und von dem Geist. Dann erlebt man Freude. Wenn man Freude erlebt, dann der Geist bleibt bei dem Objekt, der es ermöglicht. Alle wollen Freude, niemand will leiden. Ist das so? Und warum der Geist ist unruhig? Weil er keine Freude hat. Die geistliche Freude ist viel, viel feiner als körperliche Freude. Deswegen, wenn man geistliche Freude hat, der Geist kann sitzen, wenn wir nur körperliche Freude haben. Der Geist sitzt nicht und bleibt wieder unruhig. Haben wir das alles erlebt, nicht wahr? Warum? Weil diese Berührung mit geistlichen Objekt ist viel feiner als Berührung mit körperlichem Objekt. Der Atmen ist körperliches Objekt, aber wir lernen ihn berühren als mentales Objekt. Deswegen wird sich der Geist verfeinern. Ist das klar? Wenn wir Atmen erleben als körperliches Objekt, wir erleben was? Wir erleben Härte, wir erleben Hitze, Kälte. Wenn wir als geistliches Objekt erleben, dann alle diese Elemente gehen in den Hintergrund. Und das Zeichen von dem Atmen, dadurch wird verfeinert. Aber am Anfang, wir erleben diese Sachen. Aber wenn wir konzentriert sich, nur was bleibt, nur ist mentale Bild von dem Einatmen und Ausatmen. Und dann wird der Atmen mehr und mehr verfeinert und dadurch auch der Geist. Wenn der Geist verfeinert ist, Objekt ist verfeinert, Gefühl ist verfeinert, dann lernen wir diese alte Kunst von Samadhi. Samadhi ist ein Zustand, wo der Geist sich mit dem Objekt verschmelzt und bewegt sich nicht mehr. Und der Geist kann nur mit einem mentalen Objekt verschmerzen, er kann sich nicht verschmerzen mit einem korporellen Objekt, physikalen Objekt. Jetzt in dieser Tradition, was wir lernen, dann sprechen wir von feineren Atmen, das geschieht im ganzen Körper. Abgesehen davon, ob wir mit der Nase einatmen und ausatmen, es ist immer da. Das heißt nicht, dass wenn wir einatmen und ausatmen, beeinflusst auch nicht diese feinere Atmen. Die sind zusammen, genauso wie Prana und diese grobe Atmen, Atmenzüge sind zusammen. Aber einer geschieht in. Warum können wir atmen nach der buddhistischen Philosophie? Weil, oder nach Yoga, genau dasselbe, weil es gibt Akasha. Akasha heißt Raum. Wir können erfahren eine Form, nur indem es mit Raum begrenzt ist. Wenn es nicht mit Raum begrenzt ist, wir erfahren keine Form. Ist das klar? Sehen wir das klar? Und einatmen, ausatmen ist auch eine Form. Wind ist auch eine Form, das im Raum geschieht. Wenn kein Raum ist, kein Wind. Auch nicht draußen, auch nicht innen. Jetzt diese grobe Atmen ist abhängig von dem großen Raum, was wir im Bauch haben, was wir in diese Atmenrohre haben. Aber feinere Atmen ist abhängig von feinerem Raum, das sozusagen Zwischenzellenraum. Heutzutage die Technologie, unser Geist ist mehr und mehr nicht sensitiv, aber Technologie wird mehr und mehr sensitiv. Das ist das Problem von unserer Zeit. Technologie entwickelt sich weiter, aber Geist entwickelt sich nicht. Und wir haben Technologie. Wir können heutzutage mit Mikroskop in dem Körper spazieren und sehen, wie jede Zelle sich dehnt und schrumpft, gähnt und schrumpft. Können wir sehen, überall. Auch in Leber, auch in Herz sogar. Auch in Po, auch in Ohr. Alles lebt, indem es sich dehnt und schrumpft. Genauso mit den Pflanzen. Das ist Geheimnis des Lebens. Und wir sind dabei, aber nehmen es nicht wahr, bewusst. Deswegen haben wir Depressionen, haben wir Sorgen, haben wir Probleme, weil wir nicht bewusst leben. Weil wir trennen den Geist mit dem, was der Geist erlebt. Und wir nehmen diesen Geist als ein wahres Subjekt, das existiert von sich selbst. Und das, was er erlebt als wahres Objekt, das auch von sich selbst existiert. Machen wir das nicht? Und das bringt große Probleme. Und wie kann man diese Probleme vermeiden? Bewusst zu erfahren. Mit Klarheit erfahren. Und jetzt erfahren. Also diese Meditation, das wir jetzt üben werden, dann allmählich konzentriert sich auf Einatmen und Ausatmen im ganzen Körper. Das ist auch mit Qigong verbunden. Dadurch dann werden wir, ein Objekt von unserer Konzentration ist nicht Berührung nur bei den Nasenlöchern, aber Berührung von Einatmen und Ausatmen im ganzen Körper. Und da, wenn wir das machen, werden wir bewusst, dass auch wenn wir nicht mit der Nase einatmen, ausatmen, der Körper dehnt sich und schrumpft, dehnt sich und schrumpft. Indem wir ein bisschen Qigong lernen, das ist auch eine Lehre, dass ein Leben nicht genug. Dann lernen wir auch zu erfahren, dass diese Bewegung im Körper hat gewisse Kanäle, gewisse Gesetze, wie es sich bewegt und wo es sich bewegt. Und davon können wir auch allmählich bewusst werden. Und hier ist der Bezug zu Yoga. Diese Yogacara-Tradition ist eigentlich sehr eng verbunden mit traditioneller Yoga, was heutzutage leider nur wir lernen durch Patanjali Yoga Sutras, basiert auf Samkhya, aber das eine Tradition ist, die viel älter ist, viel älter als Buddha selbst. Yoga-Tradition ist vielleicht so alt wie Indien selbst. Und in der Yoga-Tradition, genauso wie in Yogacara, dann allmählich, man konzentriert sich, wenn man Fortschritte macht, an diese Periode nach dem Einatmen, wenn Ausatmen noch nicht da ist und nach dem Ausatmen, wenn Einatmen noch da ist, noch nicht da ist. Und diese Periode heißt in der chinesischen Sprache Zhong Tian Xi, mittlere atmen. In der Yoga heißt das Kumbhaka. Und wir haben innere Kumbhaka nach Einatmen, das heißt Antara Kumbhaka, und wir haben äußere Kumbhaka nach Ausatmen. In der Theravada-Tradition, wir schenken keine Achtsamkeit zu dieser Periode. Wenn Sie fragen einen Lehrer von Theravada, was geschieht da, er sagt, schenken Sie keine Achtsamkeit. Achtsamkeit ist der Schlüssel des Geistes, was Sie achtsam sind, was Sie mit Achtsamkeit wahrnehmen, das nehmen Sie wahr. Wenn Sie nicht mit Achtsamkeit wahrnehmen, nehmen Sie nicht wahr. Also allmählich, dann wir schenken auch die Achtsamkeit zu der Lücke zwischen Einatmen und Ausatmen, Ausatmen und Einatmen. Aber das muss geschehen, natürlich. In Yoga, hat jemand von euch Yoga gelernt? Machen wir das bewusst, dass wir die Atemzüge anhalten? Das ist auch gutes Training, aber nicht hier im Buddhismus. Es soll geschehen durch Achtsamkeit. Nicht, dass man sich entscheidet, wie der Atmen sein soll, aber indem man achtsam ist, erlebt man so. Deswegen Anapanasati. Wenn man achtsam ist, an dieser Lücke zwischen Einatmen und Ausatmen, wird man es auch allmählich bewusst erklären. Weil Achtsamkeit ist das, was das Objekt klar macht. Ohne Achtsamkeit kein Objekt wird klar. Wenn Sie mal ein Buddha werden, dann brauchen Sie nicht mehr Achtsamkeit. Warum? Weil Buddha hat schon alle Objekte erforscht als Leerheit. Er braucht keine Achtsamkeit mehr. Alles geschieht in dem Geist, so wie im Spiegel. Und der Geist nur spiegelt die Objekte, wie sie sind. Er braucht nicht zu erforschen. Und wie lernen wir diese Kunst, wir lernen das durch transzendentale Weisheit. Das ist Mahayana. Und dazu auch dient dieses Training von Anapanasati, Achtsamkeit von Einatmen und Ausatmen. Indem wir Einatmen und Ausatmen Achtsamkeit schenken, wird es immer klarer und feiner. Wenn es klarer und feiner ist, wird der Geist- und Körpererfahrung feiner und klarer. Bis dann grobe Atmen nicht mehr da ist. Wenn der grobe Atmen nicht mehr da ist, dann der Geist, sozusagen aktive Geist, auf natürliche Weise hört auf auch. Denken hört auf. Und wenn das Denken hört auf, das ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung in dieser Tradition, dass sie sozusagen öffnen für Verständnis von Leerheit von unserer Erfahrung. Alles geschieht ohne Selbst. Durch Denken, Prozess kommt die Dualität. wenn man an nichts denkt, an keinem Objekt Achtsamkeit schenkt, können wir unterscheiden zwischen innen und außen? Was denken Sie? Naja, muss man selbst erfahren, wenn ich das sage. Man kann sagen ja oder nicht, aber das ist schon unser Subjekt und Objekt. Wir werden abend dann lernen, dass alles, was in diesem Rahmen erscheint, ist nur unsere Illusion. Damit fängt an dann sechste Kapitel, das wir abend analysieren werden und heute vielleicht so viel. Und wir fangen an, wo wir sind, einfach konzentrieren wir uns an Einatmen und Ausatmen. Wenn Sie nicht viel Erfahrung mit dieser Meditation haben, dann einfach fangen Sie an mit der Stelle, wo Sie bewusst diese Berührung von Einatmen und Ausatmen erleben, an den Nasenlöchern. Da orientieren Sie sich. Wenn der Geist es sehr klar bewusst erfährt, dann können Sie Ihre Achtsamkeit allmählich auf den ganzen Körper verbreitern und erfahren, dass der ganze Körper sich beteiligt an dem Einatmen- und Ausatmen-Prozess. Wenn Sie es bewusst erfahren, dann allmählich können Sie sich auch konzentrieren, dass zwischen diesem Einatmen- und Ausatmen-Prozess gibt es eine Lücke. Und während dieser Lücke, das haben Sie schon in Qigong vielleicht erlebt, ein bisschen, wenn Sie sich an die sensitiven Stellen in dem Körper konzentrieren, so wie Chakras oder die wichtigen Akupunkturstellen, wo sich die die sind so wie Treffpunkte von Energien, dann da gibt es Vibration oder haben Sie erlebt ein bisschen in Qigong? An den wichtigen Treffpunkten ist es mehr klar, an den nicht so wichtigen Treffpunkten ist es weniger klar, aber alle eigentlich in dem Körper haben wir tausende, tausende von Treffpunkten der Energien, weil Energie zirkuliert im ganzen Körper. Und so fangen wir an zu meditieren. Morgen, einige von uns meditieren schon lange, einige von uns sind Anfänger. Je nachdem, wo man ist, fängt man an. Am besten, wenn man Anfänger ist, dann erst bewusst mit Klarheit atmen, erfahren an der Stelle, wo es am klärsten erscheint, bevor man versucht, dann in die feineren Erfahrungen zu gehen. Immer, das ist eine Regel in Yoga, Qigong, Meditation, man fängt an mit dem, was klar ist, dann geht man immer tiefer und tiefer zu dem, was nicht so klar ist. Und was wir sehen, ist nur ein winziges Bruchteil von dem, was wir nicht sehen. Und indem wir uns nur identifizieren mit dem, was wir sehen, wir sozusagen trennen wir von dem Ganzen. Deswegen Yoga, Meditation ist eine Disziplin von bewusstem Erleben, klaren Erleben. Das allmählich wird uns ermöglichen zu entdecken, die feineren Aspekte von unserer Erfahrung. Und der Buddha hat erklärt, genauso wie Yoga, Prozess der Realisierung ist Prozess von Verfeinerung der Erfahrung. Bis man das Objekt in sich selbst entdeckt, das sich nicht mehr verfeinern lässt. Und dieses Objekt bleibt. Und das heißt Nirvana oder heißt Leerheit, die immer da ist, aber wir sind nicht davon bewusst. Deswegen wir identifizieren mit dem Groben. Okay, das ist vielleicht zu viel, aber zu viel ist auch zu wenig. Dann wir fangen an zu meditieren. Vielleicht 5 Minuten Pause oder 10 Minuten. Bisschen sie ausruhen, wenn jemand zu Klo gehen möchte. Dann wir haben 10 Minuten auf und dann machen wir 40 Minuten Meditation am Anfang. Okay? Irgendwelche Fragen noch? Morgen dann fangen wir an ein bisschen mit Interview. Wir finden Zeit, wenn Sie Fragen haben. Oder am besten finden wir Zeit zu kollektiven Fragen Abend. Jetzt erleben wir und dann Abend nach dem Dhamma Talk Fragen und Antworten. Okay? Dann bitte versuchen Sie insofern wie möglich bewusst von heute Atmen zu erleben, egal ob man sitzt oder geht oder spricht oder sich bewegt, bewusst mit Klarheit Atmen zu erleben und wir versuchen es eine Gewohnheit zu machen. Okay?